D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es ist jetzt einen Monat her, da hat die Regierung in der Türkei ein Gesetz beschlossen, das die Internetüberwachung leichter macht. Behörden können jetzt nämlich ohne richterlichen Beschluss eine Webseite sperren. Das Gericht muss diese Sperrung dann lediglich binnen 48 Stunden im Nachhinein bestätigen. Und jetzt kommt Ministerpräsident Erdogan mit einem neuen Vorhaben. Da dreht er jetzt am ganz großen Rad. Er zieht nach den Kommunalwahlen Ende März in Erwägung, Facebook und YouTube komplett verbieten zu lassen. Konstantin Zurawski, unser Netzautor. Was hat Erdogan gegen diese beiden Internetseiten? Also das Ganze, das hängt natürlich immer noch mit der Affäre um das Schwarzgeld und den angeblichen Telefonat mit seinem Sohn zusammen. Und weil die alten, aber auch neue belastende Telefonausschnitte eben vor allem auf YouTube und auch auf Facebook verbreitet werden, sieht sich Erdogan wohl genötigt, genau gegen diese Plattform vorzugehen. Seit gestern Abend ist ja noch von einem weiteren Telefonat berichtet worden, wo sich angeblich der ehemalige Wirtschaftsminister beschwert, dass er seine 10 Millionen Euro Schmiergeld noch nicht bekommen hat. Also offiziell sagt Erdogan, Facebook und YouTube dienen der Sittenlosigkeit und Spionage. Jetzt nehmen wir mal an, Erdogan wird tatsächlich bestätigt bei den Kommunalwahlen Ende März und die Schwarzgeld-Affäre von ihm, die ist immer noch nicht aufgeklärt. Glaubst du, dass es tatsächlich so weit kommen könnte, dass die Türkei Facebook und YouTube sperrt, die zwei beliebtesten Webseiten überhaupt? Ich glaube ja, YouTube ist ja schon mal gesperrt worden. Über 2 Jahre lang war YouTube immer wieder offline bis zum Jahr 2010. Also ich vermute schon, dass das durchaus realistisch sein könnte, wenn Erdogan sich durchsetzt. Denn der Staatspräsident Gül, er hat ja schon angekündigt, dass es ein solches Verbot mit ihm nicht geben werde. Wie kann man sowas denn überhaupt machen? Also oft ist das ja so, wenn etwas besonders leicht zu sperren ist, dann kann man es auch besonders leicht umgehen. Also wie wird das funktionieren? Ja, also genau, bei YouTube war das schon so. YouTube war gesperrt, aber die Seite war immer noch auf Platz 8. Der meistbesuchten Websites der Türkei. Also viele Leute haben die Seite trotzdem weiter benutzt und so wird das vermutlich auch bei Facebook laufen, schreibt Tim Cole vom Gemeinschaftsautorenblog schylanski.net. Er sagt, es gibt eigentlich nur 2 Sperrmöglichkeiten, die wirklich gut funktionieren. Die eine ist, du legst einfach das komplette Telefonnetz lahm. Zitat okay. Tim Cole. Mein Freund Mustafa wäre damit pleite, denn er lebt als Reiseführer in Istanbul und bekommt seine Aufträge per Handy oder E-Mail. Mhm. Also was er damit sagen will, Herr Erdogan wird wohl das nicht machen. Er würde damit nämlich die türkische Wirtschaft lahmlegen. Die zweite Möglichkeit, schreibt Tim Cole, das hat China vorgemacht. Du machst einen digitalen Mauerbau, Land abschotten. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig und du brauchst viel Überwachungstechnik und auch viele Leute, die da mitmachen. Auch das ist für die Türkei eher unrealistisch, auch gar nicht zu schaffen bis Ende März. Also bleibt nur die dritte Variante, nämlich du verhinderst, dass wenn du, sagen wir mal, www.facebook.com einsetzt, dann wird das ja erstmal übersetzt in eine IP-Adresse, also sowas wie 69631613, die wird dann weitergeleitet. Und wenn du diese Übersetzung verhinderst, also der Klarname in diese IP-Adresse, damit kannst du dann eben auch die Weiterleitung der Anfrage verhindern, dass du Facebook aufrufen willst. Und das können die Internet-Provider, also bei uns wäre das dann Telekom, Netcologne und so weiter, das können die sehr einfach einstellen. Aber es ist auch relativ einfach, das dann zu umgehen, oder nicht? Ja, ist es, genau. Man kann einfach sagen, also seinem Computer vorgaukeln oder dem Server vorgaukeln, man sei in einem anderen Land. Man muss also eine technische Einstellung vornehmen, das ist nicht allzu schwierig. Und dann denkt eben der Server, du surfst jetzt aus den USA oder so und dann kannst du schon wieder YouTube ansurfen. Konstantin Zurawski über die drohende Sperre von YouTube und Facebook in der Türkei. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?